Mein Name ist Ricky und ihr hört Margot. Margot ist ein neues Podcast-Projekt von mir und der Name Margot ist nicht nur der Name dieses Podcasts, sondern zufälligerweise auch der Name meiner Oma und um die soll es hier gehen. Meine Oma wurde 1931 geboren, um genau zu sein im Dezember 1931. Mir ist schon häufig aufgefallen, dass meine Oma natürlich jede Menge zu erzählen hat, weil sie schon so viele Jahre auf diesem Planeten lebt und einiges miterlebt hat, was zum einen geschichtsträchtig ist und zum anderen einfach nur individuell sehr interessant. Und ich kam auf die Idee, einen Podcast mit ihr zu machen, um mich regelmäßig und intensiv mit ihr über ihr Leben zu unterhalten. Das ist im Endeffekt die ganze Geschichte hinter diesem Podcast. In dieser ersten Folge spreche ich mit ihr über ihre erste positive und negative Erinnerung. Wir schweifen dann und wann ab. So habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt, dass es schon ein paar Themenschwerpunkte gibt, an denen wir uns entlanghangeln. Aber dann und wann sprechen wir halt dann auch über andere Sachen. Ich denke mal, das ist relativ normal für euch Podcast-Hörer, dass ein Gespräch so abläuft. Ich versuche 10 bis 12 Folgen in diesem Jahr zu veröffentlichen, das habe ich mir mal so vorgenommen, aber natürlich mache ich das auch so ein bisschen von meiner Oma abhängig. Sollte euch das Ganze gefallen, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der ersten Folge Margot. Du wurdest am 27.12.1931 geboren. Ja, ja. Das ist schon lange her. Was ist deine erste Erinnerung? Die erste Erinnerung? Also ich kann mich jetzt noch erinnern, da war ein großes Sprengstoffunglück in Wittenberg. Also ich muss 3,5 Jahre alt, kann das sein? Ja, so 31 wurdest du geboren. Na, dann war es vielleicht eher 35. Dann war es nur 35. Also da kann ich mich noch erinnern, als Kind, überleg mal, da war ich mit meinen Eltern auf dem Acker und da kam von Reinsdorf her, das ist ja Wittenberg, eine Sprengstoffwolke, also ein Knall. Und dann kam eine schwarze Wolke, die sehe ich heute noch, die da rüber kam. Von Reinsdorf her rüber nach Prater rüber, da kam die Wolke rüber, erstmal ein großer Knall und die Wolke. Und er sagte, meine Güte, da können wir gar nicht darum fahren, sind wir einen anderen Weg gefahren, weil sie dachte, das ist irgendwie so Asche oder was da runterkommt noch. War das eine Waffenfabrik also, oder war das? Das war, Waffenlager, so Waffenfabrik, ja. Also Sprengstofffabrik, Sprengstoff hieß das. Und weißt du, was da passiert ist jetzt im Nachhinein, oder? Ja, da sind eine ganze Menge Leute sind da getötet worden. Mhm. Ja, das war ja damals, da war ja Hitler schon an der Macht. Der hatte diese Fabrik da irgendwie aufgebaut. Es war so eine richtige Sprengstofffabrik. Aber was genau? Also wo Sprengstoff hergestellt wurde. Aber was genau das Unglück ausgelöst hat, das weißt du auch nicht, oder? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht so genau. Ich sehe nur die Wolke heute noch. Ich lese gerade, 82 Menschen kamen dabei ums Leben. Ja, da kam eine ganze Menge ums Leben. Und das war am 13. Juni 1935. Siehst du, dann war es doch 35, ja. Ein Sprengstoffwerk WASAG. Ja, genau. Stimmt, ganz genau. Und hat das dann noch Nachwirkungen gehabt? Also dass man dann Tage später irgendwie noch aufpassen musste, ich weiß nicht, wenn man draußen war oder so? Oder? Nee, das war nicht. Das war diese Wolke und dieser, ja, das war schrecklich. Ich weiß nur, wir sind nach Hause gekommen und unser Nachbar, der war auch da beschäftigt, aber Gott sei Dank war der zu Hause, der hatte keine Schicht. Und da sind viele umgekommen. Viele auch hatten Verbrennungen und so, ja. Was ist denn deine erste schöne Erinnerung? Meine erste schöne Erinnerung? Oh Gott, was war denn das? Also ich denke, wo ich in die Schule gekommen bin, da kann ich mich doch so ein bisschen erinnern. Mit 6 wurdest du eingeschult oder mit 7? Ja, mit 6. Also muss das dann, wenn ich jetzt richtig rechne, 38? Ich bin 38. Wurdest du eingeschult? In Bratau? In Bratau, ja. Und was war da so besonders schön? Das war so Ostern rum. Wir sind ja Ostern rum eingeschult worden damals noch. Ach, das war gar nicht so wie jetzt bei uns Ende Nein, Sommer? Nein, wir sind Ostern rum, so April oder irgendwie waren eingeschult worden. Weißt du, warum das so war? Das war früher so. Früher war das so, dass wir Ostern, so April, Ostern eingeschult wurden, immer. Und auf den Tag hast du dich wahrscheinlich wie jedes Kind wahnsinnig gefreut? Da habe ich mich auf die Zuckertüte, da kann ich mich auch noch so ein bisschen erinnern, auf die Zuckertüte, und da waren dann auch Süßigkeiten drin. Ich will mal sagen, das ist ja früher, als ich Kind war, nicht so gewesen, dass da so viel Süßigkeiten gab, wie jetzt. Also da war schon Schokolade und alles. Und Malpralinen, das war schon was Gutes. Zurück zu dieser Einschulung. Also du wurdest ja dann wahrscheinlich im Kindergarten so ein bisschen auch darauf vorbereitet? Nee, ich war ja nicht im Kindergarten. Das gab es damals noch nicht. Ah, dann warst du zu Hause die ganze Zeit bis zur Einschulung? Wir waren zu Hause. Ich war zu Hause. Und wie sah, wenn du dich daran noch so erinnern kannst, wie sah da so ein typischer Tag im Leben von Margot, sag ich mal, mit 5, 6 Jahren aus? Warte mal, das war 38, da waren ja meine Eltern. Mein Vater war ja Zimmermann und der war ja dann auf Arbeit. Und in Wintermonaten, wenn die dann arbeitslos waren, hat ja mein Vater dann noch Ausschlechter gelernt. Mhm. Achso, der und hat dann praktisch so die Knochen... Der ist dann noch schlachten gegangen in Wintermonaten, weil die dann doch meistens arbeitslos waren. Mhm. Im Winter konnten die doch dann nicht auf den Bau. Und da ist er dann noch schlachten gegangen, das weiß ich auch noch. Und du bist morgens dann ganz normal aufgestanden, deine Mutter war wahrscheinlich zu Hause. Ja, und dann war noch, wir hatten noch eine alte Tante, von der mein Vater auch das Haus bekommen hat. Und ein Onkel. Der Onkel ist dann aber gestorben. Und die Tante hat ja noch gelebt bis 1946. Und die hatten keine Kinder. Und da ist mein Vater schon als junger Mann, weil das mehrere Geschwister waren, hatten sich die den so zu sich genommen, weißt du? Mhm, ja, so ein bisschen mit aufgezogen. Und da ist er als junger Mann schon bei der Tante, bei dem Onkel gewesen. Als so angenommenes Kind, kannst du sagen. Aber nicht adoptiert, aber eben, und der hat das Grundstück dann auch gekriegt, Burgerlinde jetzt hier. Das ist das Grundstück. Und war es dann damals so, dass du schon zu Hause mitgeholfen hast? Ich kann ja jetzt von meiner Tochter reden, die ja, sag ich mal, relativ entbunden ist von so häuslichen Tätigkeiten, weil es halt heutzutage dann auch Hilfsmittel gibt. Und war das bei dir dann so, dass du schon vor der Einschulung kräftig mitarbeiten musstest? Nee, da noch nicht. Also als kleines Kind noch nicht. Aber ja, dann später. Und also mit 10 Jahren dann, ich wurde 10 Jahre und April 41 sind ja dann meine Geschwister geboren. Also das war auch ein sehr gutes, ich habe mir ja immer Geschwister gewünscht und war fast 10 Jahre alleine. Und ich bekam dann im April 1941, wurde ich dann hochgerufen und da hatte ich auf einmal 2 Geschwister gleich, 2 Mädchen. Zwillinge. Das waren ja Zwillinge. Hat man das wahrscheinlich früher gar nicht gewusst, oder? Nein, hat man nicht gewusst. Das war praktisch eine Riesenüberraschung. Das war eine Riesenüberraschung. Also man hat sich vielleicht denken können, aber es war eine Riesenüberraschung. Und ich weiß nur, meine Oma hier von Reuth, was die Mutter von meiner Mutter war, die war dann zugegen. Das war ja eine Hausentbindung. Mhm. Und dann hatten sie bloß einen Korb. Na klar. Und da lag dann ein Kind auf der Seite und ein Kind auf der Seite. Und dann haben sie erstmal noch von jemand einen Waschkorb geholt, von einer Tante. Und dann haben sie das zweite Körbchen zurechtgemacht. Also da kann ich mich auch noch erinnern. Und ich war froh, 2 kleine Mädchen. Oh Gott. Das war dann Gerlinde und? Und Regina. Und Regina. Da kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf zu sprechen. Aber ich wollte nochmal zurück zur Einschulung. Kannst du dich denn noch so richtig dran erinnern, wie der Tag ablief? Also wie du morgens aufgestanden bist? Nee, also das weiß ich nicht mehr so richtig. Ich weiß auch gar nicht, wie ich zu der Schule gekommen bin. Ich weiß nur, dass ich nachher zu Hause war mit dieser Zuckertüte. Ich kann dir auch gar nicht genau sagen, wie das in der Schule war. Das weiß ich gar nicht genau. Also wie ich da runtergegangen, das ist, wir wohnten ja in der Schulstraße. Mhm. Wir hatten ja nicht weit zu laufen. Die Schule war ja bei uns in der Schulstraße. Und also da kann ich mich noch erinnern, dass ich mit meiner Mutti und Vater, glaube ich, runtergegangen bin zur Schule, aber so den Ablauf, das weiß ich nicht mehr. Trotzdem, an die Schulzeit selber, am Anfang wirst du dich auch noch erinnern können. Wie war das so? Also ich weiß noch die erste Klasse, welche Klasse ich gekommen bin als Schulkind, das weiß ich noch. Das war im alten Schulhaus. Ja, da, all das weiß ich so ungefähr noch. Aber wie wir gesessen haben, aber ich kannte die Klasse noch. Ich wusste noch, wie ich da reingekommen bin. Und wie war so ein Unterricht in dieser Zeit? Der Unterricht? Ja. Wir hatten eine Lehrerin, Fräulein Butschkus. Das weiß ich auch noch. Ja. Und die hat dann Mathe, Deutsch oder was gab es sonst noch für Fächer? Naja, na wieso ist, wir hatten ja die, das hieß damals die Fibel bei uns. Die Fibel, und da haben wir ja dann Lesen und Schreiben gelernt erstmal. Und warst du, also bist du gern in die Schule gegangen als Kind oder war es eher so? Ja, ja. Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Hat sich, sehr gerne. Ist das so geblieben oder hat sich das dann auch später mal verändert? Bis zu Ende. Ich habe geheult, als ich aus Schule gekommen bin. Viele haben da geheult. Weil es so schön war. Ja. Du bist ja dann in der Schule gewesen, als dann auch, sag ich mal, der Krieg so langsam Einzug hielt. Da war ich, da kann ich mich auch noch erinnern, das war 1939. Da war ich bei einer Freundin, auch in der Schulstraße, und die war auch bei ihren Großeltern, und da kam das durch, dass der Krieg ausgebrochen ist. Da haben die alten Leute, die waren, um Gottes Willen, ich weiß nicht noch, die haben sich dann unterhalten, du weißt ja als Kind nicht, was ist denn nun Krieg? Kannst du dir ja keine Vorstellung machen. Aber die hatten, ich weiß, die waren so traurig und so aufgeregt, dass der Krieg da ausgebrochen war. Also das weiß ich auch noch. Also die hatten ja dann noch den Ersten Weltkrieg relativ präsent. Die hatten ja den Ersten Weltkrieg noch mitgemacht. Ja. Da war der Opa da von ihr, der war ja da bestimmt auch eingezogen. Ja, und das war dann schlimm. Und dann kann ich mich auch noch erinnern, wie meine Eltern und auch wie diese Pogromnacht in Wittenberg war, als die Juden da vertrieben wurden oder abgeholt wurden alle. Also die Juden wurden ja schlecht gemacht, obwohl es gar nicht solche schlechte Leute waren. Aber da kann ich mich auch noch erinnern, dass da auch viel drüber gesprochen wurde. Das war ja Ende 38, wenn ich das noch richtig aus dem Geschichtsunterricht weiß. Das muss irgendwie so im Winter oder auf jeden Fall mal im Herbst 38 gewesen sein, als das losging. Das könnte sein. Also das weiß ich auch noch, wie da, wo die Eltern sich da drüber unterhalten haben, dass das nicht in Ordnung wäre und ja. Also das war schon so, dass, sag ich jetzt mal, soweit du das überhaupt mitbekommen hast als kleines Kind, aber das viele ja, aber du hast das nicht als schlecht schon mitbekommen, weil die Großen haben sich ja darüber unterhalten. Du hast schon gemerkt, dass das irgendwie was Schlechtes oder was Schlimmes sein muss. Krieg und diese Prognosen macht da, die da war und alles. Aber du konntest dich da als kleines Kind das gar nicht vorstellen, wie das heute. Heute siehst du das mit anderen Augen, ne? Ja, jetzt hast du den Schrecken ja am eigenen Leib erfahren müssen. Als damals. Aber damals, als es dann losging, so, hat sich da schon Angst breit gemacht oder war das eher noch so, ist ja weit weg? Als der Krieg anfing? Ja. Nee, da war das noch nicht schlimm. Das war dann 42 ist, glaube ich, mein Vater eingezogen worden, dann zur Wehrmacht. Also bis dahin, sag ich mal, ging der Krieg eigentlich relativ spurlos. Ja, da hast du als Kind noch nicht gemerkt, da waren ja auch noch keine Luftangriffe in Wittenberg oder was, so die erste Zeit, das war ja alles noch weiter weg. Da hast du das noch nicht so gemerkt. Aber dann nachher, ich ging dann schon zur Schule und dann weiß ich, denn als die ersten Fliegerangriffe kamen, ich hatte es ja nicht weit, ich konnte nach Hause gehen, wenn Fliegeralarm war. Und ja, dann, aber das war die erste Zeit, war es auch noch nicht so schlimm. Es wurde ja dann nachher erst 44, 45 so schlimm, dass sie auch ihr Mitteldeutschland so bombardiert haben. Ja. Früher war das ja erst mehr Köln und Düsseldorf und diese Orte alle. Weil du ja von Reichspogromnacht angesprochen hast, war das eigentlich für dich irgendwie so präsent? Also hast du als Kind verstanden, das sind Juden, wir sind Christen oder so? Oder war das für dich eigentlich überhaupt kein Nein, Thema? Nein, also so nicht. Es wurde bloß gesagt, dass die Juden nicht jetzt mit, wie soll ich denn sagen, nicht mit... das war, die Juden wurden so hingestellt, als ob sie schlecht sind und Überpreise nehmen oder so wurden die Juden hingestellt. Also die wurden praktisch mehr oder weniger... Jetzt nicht mit Christentum oder sowas, mit Glauben. So wurde das eigentlich nicht hingestellt. Es wurde so hingestellt, die Juden wurden so hingestellt, als ob das schlechte Leute sind, die uns da über ein Ding ziehen und zu viel von uns verlangen. Wir hatten ja viel Geschäfte. In Wittenberg waren ja viel Geschäfte mit Juden. Ja. Und die wurden ja dann alle zugemacht und so. Und ja, da haben dann auch welche gesagt, das ist richtig. Welche haben gesagt, das ist richtig so. Die haben uns ja zu viel abgezogen oder so viel Preiserhöhung oder sowas gemacht. Also das wusste man damals schon, wenn man in Wittenberg einkaufen geht, das ist jetzt hier ein Geschäft, das ist in jüdischer Hand. Also das ja. Wurde die jüdische Bevölkerung auch so ein bisschen dafür verantwortlich gemacht, dass es den Leuten ja zu dieser Zeit nicht so gut ging, oder? Nee, also das glaube ich nicht. Aber es war ja schon so, dass es, sag ich mal, so Ende der 30er den Menschen nicht so gut ging. Also ich glaube, da herrschte schon relativ eine große Armut in Deutschland, oder? Na, die Armut war wohl mehr so Anfang der 30er Jahre, als so viel Arbeitslosigkeit war. Mhm. Da war es, glaube ich, ganz schlimm. Und dann kam ja der Hitler, 33. Der hat ja dann durch seine Kriegsvorbereitungen und alles, hat ja wieder Arbeit geschaffen. Ne? Also, aber da war es, glaube ich, sehr schlimm, also mit der Arbeitslosigkeit. Hast du das als Kind damals irgendwie gespürt, dass es, oder hat es dir irgendwas gemangelt? Also ich habe da gar nichts gespürt, denn wir hatten immer reichlich zu essen. Wir hatten eine Kuh, wir hatten Milch, wir hatten Schweine, wir haben geschlachtet. Also für mich auch nachher im Krieg, ich habe da nicht sterben müssen oder wir haben da nicht sterben müssen. Wir waren ja auf dem Dorf, das war ganz anders. Was allerdings nachher 45 und nach 45 kam, da kamen viele Wittenberger, die dann angeboten haben, Sachen oder Stoffe oder irgendwie was für Lebensmittel, weil sie nichts zu essen hatten. Also da kamen dann viele nachher, haben sich ein bisschen Speck oder Kartoffeln oder sowas erbettelt und haben auch neues Zeug gebracht oder was und umgesetzt für Lebensmittel. Das war dann aber das nach war dem dann Krieg. Später, das war dann nach dem Krieg. Und jetzt nochmal zurück in, ja, zu 1938, 39, da wo es dann praktisch losging mit dem Krieg, da war es dann schon so, dass man eigentlich eine schöne, unbeschwerte Zeit verlebt hat, nicht nur als Kind, sondern auch die Erwachsenen. Sofern du das... Ja, also da, ja, ich meine, die, wo die eingezogen wurden schon ganz zeitig, mein Vater nachher auch, natürlich hast du das dann gespürt, wenn der Vater weg war und meine Mutter musste dann alles alleine machen. Wir hatten ja dann auch ein bisschen Landwirtschaft und so. Ja, und als die Leute dann eingezogen wurden, junge Leute eingezogen wurden, da weiß ich schon, dass Mütter dann geweint haben, als ihre Jungs dann eingezogen wurden zur Wehrmacht und oft auch gefallen sind. Sind ja dann auch viele gefallen, als dann die ersten kamen, die dann gefallen sind draußen im Krieg. Naja, also das war schon nicht so schön. Kann man die Zeit? Das ging ja dann schon los nachher. Kann man die Zeit vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges so ein bisschen mit der heutigen Zeit vergleichen? Oder würdest du sagen? Also ich will mal sagen, ich möchte sagen, so nachdem Hitler alles so im Griff hatte, aufgebaut hatte, ich glaube, die Zeit war eigentlich nicht schlecht. Da haben die Leute genügend Geld gehabt, um sich zu ernähren. Also das war, glaube ich, nicht schlecht, möchte ich sagen. Also da hat man noch nicht ahnen können. Ehe der Krieg kam. ehe der Krieg kam. Sagen wir mal so 36, so bis 38 so und so. Ich denke, dass die Jahre da nicht schlecht waren. Also du als Kind konntest das natürlich sowieso nicht ahnen, was da auf dich zukommt. Aber haben zum Beispiel deine Eltern oder so mal Bedenken geäußert, dass das vielleicht der falsche Mann ist für unser Land? Eigentlich nicht. Wir waren alle begeistert. Weil es halt bergauf ging nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir waren alle begeistert, sage ich dir offen und ehrlich. Und ich war auch begeistert. Wir haben ja nichts anderes gehört in der Schule. 38 bin ich ja dann zur Schule und dann, warte mal, wie alt waren wir denn? 10 Jahre, dann sind wir Jungmädchen geworden. Dann BDM war das, Bund der Deutschen Mädels. Ja, ja. Das Äquivalent zur Hitlerjugend. Ja. Wir sind dann da aufgenommen worden, haben unseren Eid leisten müssen. Ich glaube, 10 Jahre war das als Jungmädchen. Und dann nachher, wir waren begeistert.